Chaedong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Südka der Partei der Arbeit Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und stellvertretender Vorsitzender des Südka der Partei, der als Leiter der Partei und Staatsdelegation der DVK zur Beileidsbekundung zum Tod des höchsten Führers der kubanischen Revolution, Fidel Castro Roots, in der Republik Kuba weilt, hatte am 1. Dezember mit einem kubanischen Fernsehsender ein Interview. Er unterstrich, seit dem Empfang der Nachricht über den Tod von Genossen Fidel Castro Roots ist das koreanische Volk zusammen mit dem kubanischen Volk voller Trauer. Fidel Castro Roots war ein vertrauter Freund und alter Kampfgefährte des koreanischen Volkes. Während seines Besuches in der DVRK im März 1986 traf er sich mit dem Präsidenten Kim Il-sung und dem Genossen Kim Jong-il und bemühte sich aktiv um die Verstärkung und Entwicklung der kämpferischen Freundschaft zwischen den Völkern der DVRK und Kubas an der vordersten Front im antiimperialistischen Kampf. Die Freundschaftsbeziehungen zwischen Korea und Kuba, hergestellt von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Fidel Castro Roots, würden in der großen Anteilnahme vom verehrten Genossen Kim Jong-un und verehrten Genossen Raul Castro Roots unverändert weiter gefestigt und entwickelt. Dann hob der koreanische Delegationsleiter hervor, er sei fest überzeugt davon, dass das brüderliche kubanische Volk den Schmerz um den Verlust seines herausragenden Führers überwinden und unter der Führung von Raul Castro Roots getreu dem Vorhaben von Fidel die Heimat, Revolution und den Sozialismus standhaft verteidigen und das Gedeihen des Landes erzielen werde.